Ja, also die 5-1 Gespräche, das ist jetzt alles voll. Sind alle bedient? 5+1? Dann kommen Sie her gleich noch nach der und kommen Sie rein, denn sonst mache ich nichts. Ja. Gut. Ja, ich will mit einem Zitat fortfahren und werde Ihnen hinterher erst sagen, von wem das stammt. Also, das Zitat fängt an. Innerhalb der Kategorien irrt man. Außerhalb, oberhalb, jenseits, diesseits der Kategorien ist man dumm. Dies deckt eine wenig bekannte Funktion der Kategorien auf, indem sie einen Raum des Wahren und Falschen eröffnen und dem Irrtum einen gewissen Spielraum gewähren, verbannen sie insgeheim die Dummheit. Mit lauter Stimme sagen uns die Kategorien, wegen mir auch die Schlüsselbegriffe der Soziologie, also mit lauter Stimme sagen uns die Kategorien, was Erkennen ist, und feierlich warnen sie vor den Möglichkeiten der Täuschung. Aber mit leiser Stimme versichern sie uns, dass wir intelligente Wesen sind. Sie bilden das a priori der Ausschließung der Dummheit. Darum ist es so gefährlich, sich von den Kategorien lossagen zu wollen. Kaum ist man ihnen entwischt, steht man vor der großen Masse der Dummheit. Die Intelligenz antwortet der Dummheit nicht. Sie ist ja der Sieg über die Dummheit, die kategoriale Kunst der Irrtumsvermeidung. Der Gelehrte ist intelligent. Das Denken hingegen sieht der Dummheit ins Auge. Und der Philosoph betrachtet sie. Lange verweilt er bei ihr und senkt seinen Blick in diesen lichtlosen Schädel. Es ist sein Totenschädel, seine Versuchung, vielleicht seine Sehnsucht. Und am Ende wäre Denken dies ganz intensiv, ganz aus der Nähe, beinahe sich in ihr verlierend, die Dummheit betrachten. Der Überdruss, die Unbeweglichkeit, eine große Müdigkeit, eine gezielte Stummheit, die Trägheit bilden die Kehrseite des Denkens oder vielmehr seine Begleitung, seine tägliche, undankbare und vorübergehende Vorübung. Und die letzten Sätze gebe ich Ihnen zum Mitlesen. Da heißt es dann weiter: Der Philosoph muss über hinreichend bösen Willen verfügen, um das Spiel von Wahrheit und Irrtum nicht mitzuspielen. Dieses böse Wollen, das sich im Paradox verwirklicht, befreit ihn von den Kategorien. Aber er muss auch genügend schlechte Laune haben, um Aug in Auge bei der Dummheit zu verweilen, um sie bewegungslos anzustarren, um sich ihr zu nähern, um sie nachzuahmen, um sie langsam in sich selber aufsteigen zu lassen. Das nennt man gemeinhin in seine Gedanken versunken sein, um schließlich am Ende dieser langen Übung den Schock der Differenz zu erwarten. Im Zustand der Entwöhnung hat das Denken jedenfalls zwei Hörner. Das eine nennt sich böser Wille, um die Kategorien zu verspielen, das andere schlechte Laune, um mit der Dummheit zu spielen. Ja, also, im Zustand der Entwöhnung hat das Denken zwei Hörner. Zwei Hörner. Nicht, Sie wissen, wer das ist mit diesen zwei Hörnern. Dieses Zeichen kennen Sie auch, nicht, aus den Fernsehnachrichten. Es kommt immer mal wieder vor. Nicht? Das kennen Sie. Das Foto hat auch enormen Protest in der Bundesrepublik hervorgerufen. Nicht? Das ist also das Spreizen von Zeigefinger und Mittelfinger. Immerhin haben Esser und Ackermann in diesem Vodafone-Geschäft mehr persönliche Abfindung bekommen, als die Bundesregierung für eine Exzellenzcluster springen lassen will. Oder Exzellenzklumpen, wie ich das in deutscher Übersetzung nenne. Cluster sind Klumpen. Ja, das war dann natürlich auch ein Problem. Ich habe da noch mehr von der Sorte. Also dieses hier mit zwei hochgestreckten Händen, das ist Fanunu. Fanunu, der Verräter, der israelische Atomwissenschaftler. Er saß 18 Jahre im Gefängnis, weil er der Welt verraten hat, dass Israel so viel Plutonium erzeugt hat, dass es mehrere hundert Atombomben bauen kann. Hier ist er nach 18 Jahren Gefängnis im April 2004 aus der Haft entlassen. Denn er macht auch dieses Zeichen. Zwei Hörner. Das Zeichen ist nicht ganz einfach. In älteren Symbollexika findet man dieses hier. Sie sehen auch die zwei Finger. Sie sehen aber auch, worauf ich raus will. Nicht? Per Benediktionem, nicht durch Gottes Segen, Maledictus, Adumbratus, der Fluch, nur, heißt nur im Umriss gegeben. Ja, also das ist was, ich weiß ja nicht, ob sie das nicht irgendwie locken könnte, die Kriminalisten, Kriminalistinnen unter ihnen. Ich meine, so viel Zeit ist immer noch im BA übrig, um sich auch mal auf die Suche zu machen, was es mit diesem Zeichen hier auf sich hat. Es gibt übrigens auch einen postmodernen Roman, der hat genau diesen Titel. Der heißt einfach V, also ein großes V. Komplexes Zeichen, unheimlich viele Enden, hochspannende Geschichte. Also zwei Hörner. Böser Wille und schlechte Laune, das Spiel nicht mitspielen, indem uns die Kategorien, eben die Schlüsselbegriffe der Soziologie, eben mit leicht leiser Stimme versichern, ach, so intelligente Wesen, wie wahr, wie richtig, wie echt, sondern ausgeschlossen, Aug in Aug, ausgeschlossen bei dem zu verweilen, was ausgeschlossen ist. Und ausgeschlossen, ja, was ist eigentlich ausgeschlossen bei Habermas Kommunikationstheorie, was ist da ausgeschlossen? Ausgeschlossen sind die bösen Absichten, der böse Wille kommt nicht vor, 1000 Seiten, 1200 Seiten Theorie kommunikativen Handels ohne bösen Willen, ohne böse Absichten. Und in diesem ungeheuer klugen Buch kommt natürlich die Dummheit auch nicht vor. Die kommt nicht vor. Also wenn ich zum Beispiel sagen würde, hier heute in diesem Hörsaal sitzen nur verschiedenartige Insekten. So ist das nicht wahr, sondern falsch. Propositionellerweise. Wenn ich nun, nehmen wir mal an, böswillig darauf beharre, nein, tut mir leid, hier sitzen nur Käfer, Fliegen, Raupen, vielleicht ein paar Schmetterlinge, die sich verpuppt haben irgendwie. Ja, was werden Sie sagen? Sie werden sagen, der Mensch ist dumm. Er kann nicht unterscheiden. Er sagt nicht die propositionale Wahrheit. Vielleicht will er ein Gefühl der Authentizität zum Ausdruck bringen. Aber er kann uns ja nicht verpflichten, dass wir uns wie Insekten verhalten. Normative Richtigkeit. Aber wenn ich nun böswillig weiter darauf beharre und mich in diese Dummheit verrenne, ja, was werden Sie dann sagen? Sie werden sagen, naja, der Mensch ist irgendwie nicht richtig im Kopf. Vielleicht ist es irgendwie ein Schizophrener, der nach Emding muss. Der konfrontiert uns hier mit seinem Wahnsinn. Ein verrückter Professor, ein Mad Scientist, ein pathologischer Fall. Auch dies gehört dazu. Es gibt das Normale und das Pathologische. Das Normale und das Pathologische. Georges Canguilhem, französischer Gelehrter, hat dazu ein wunderbares Buch geschrieben, Das Normale und das Pathologische. Und wer heutzutage behauptet, er habe hier diesen mit den zwei Hörnern gesehen, außerhalb von Ackermann und anderen Leuten, nicht? Und außerhalb des Kinos irgendwelche Horrorfilme, ja, der ist psychiatrieverdächtig. Angesprochen auf die Frage der Pathologie, also der Medizinisierung des Dämonischen, hat Habermas geantwortet, ich zitiere, ich bin der Auffassung, dass sich gesellschaftliche Pathologien als Erscheinungsformen systematisch verzerrter Kommunikation verstehen lassen. Zitat Ende. Wenn Sie dem nachgehen, merken Sie ja, Normalität, das Normale, ist dabei immer vorausgesetzt, a priori. Das ist vorausgesetzt. Verständigungsorientiertes Handeln gilt durchgehend bei Habermas als ein Prozess unter gesunden, normalen Individuen. Und die Frage, die man hier anschließen kann, ist, wie stehen eigentlich soziale Normen und Normalität zueinander? Sprachlich ist das ja sehr nah beieinander, Normen und Normalität. Und diesen Zusammenhang von Normen und Normalität, ja, die können Sie wie einen Handschuh hin und her drehen. Sie können denken, soziale Normen begründen die Normalität. Soziale Normen begründen die Normalität. Oder Sie können sagen, die Normalität begründet soziale Normen. Hin und her. Genau betrachtet, was passiert dabei? Die klinische Frage und die moralische Frage, die klinische Frage und die moralische Frage, sie tauschen sich aus und das ist in der Tat eine teuflische Verwirrung. Die klinische Frage und die moralische Frage, Normalität und Normen. Ja, und das war Michel Foucault, da ist er, der, wie Sie sehen, mit bösem Willen und schlechter Laune die Prozesse untersucht hat, in denen sich Normalität bildet. Normalität. In vormodernen Gesellschaften ist es der Souverän, der sozusagen die Einhaltung der sozialen Normen, des Rechts, der Gesetze garantiert. Und wer sich an die Stelle des Souveräns setzt, zum Beispiel der Königsmörder, der muss grausam sterben. Aber mit der Heraufkunft der modernen Gesellschaft treten zu den sozialen Normen noch etwas anderes hinzu, nämlich Normalisierungstechniken. Normalisierungstechniken, die auf die Herstellung eines sprach- und handlungsfähigen, produktiven, fitten Individuums gerichtet sind. Eben Normalisierungstechniken, die gerichtet sind auf den gesunden Körper, die gesunde Seele, den gesunden Geist, eben das Normale. Und diese medizinischen, psychologischen und pädagogischen Techniken, ja, wie wirken sie? Sie wirken normend, normierend, normalisierend in einem ungeklärten Zwischenreich. Grausame Sanktionen mutieren zu sanften Rehabilitationen und von Rehabilitationen zu Präventionen, dass gar nichts mehr passiert. Und in der modernen Gesellschaft arbeitet ein weit verzweigtes Netz von Institutionen an der Rehabilitation, an der Prävention von möglichen Verhaltensauffälligkeiten. Der Richterarzt, der Richterpsychologe, der Richterpädagoge, der Richtersozialarbeiter, der Richtersoziologe, den Koffer voller Werte, versteht sich natürlich, sie arbeiten, so Foucault, am Reich des Normativen, wie es Foucault in den bösen Blick nimmt. Und in diesem Reich, so schreibt er, unterwirft jeder an dem Platz, an dem er steht, den Körper, die Gesten, die Verhaltensweisen, die Fähigkeiten, die Leistungen. Ja, und die Frage nach der Anerkennungswürdigkeit dieses Reichs des Normativen ist dabei schon schwer zu stellen, weil hier ja jetzt nicht mehr wie bei Habermas Sprache allein im Spiel ist, sondern es geht um die Gesundheit. Es geht um die Gesundheit oder die Ideale von Fitsein, von Gesundsein, von Normalsein eben, auf deren Fundament überhaupt Verständigungsprozesse bei Habermas gedacht werden. Kommunikatives Handeln ist bei Habermas nur mit Gesunden möglich. Gesund in einem weiten Sinne gesellschaftlicher Normvorstellungen, natürlich dessen, was normal ist. Ja, ich will zum Schluss kommen mit dem Schlüsselbegriff soziale Normen. Soziale Normen und Gesundheit, das ist ein heute ein hochbrisantes Gemisch. Nicht? Denken Sie mal an diese heißen Debatten um das ADS-Syndrom. Der Zappel-Philipp, der ungehorsame Zappel-Philipp, der gegen soziale Normen angeht. Ja, was ist er? Krank. Soziale Normen und Gesundheit. Ein hochbrisantes Gemisch, wenn Sie auch etwa daran denken, dass ja unsere Genforscher mit klinischem Blick dabei sind, die Tafeln für die menschlichen Normgene und die krankhaften Abweichungen zu diskutieren. Und sollte es nicht Norm werden, nur Kinder mit solchen Genmerkmalen überhaupt erst auf die Welt zu lassen, die mit Plastik, mit Asbest, mit Ozonlöchern, mit Auspuffgasen, mit Bologna-Prozessen etc. auf eine normale Weise zurechtkommen, ohne zu Pathologien zu neigen und zur studentischen Beratungsstelle zu laufen. Welch eine Wertsteigerung des menschlichen Lebens, das so genormt, normiert, normalisiert wird. Was da zur Debatte steht, das sind heute die Fortpflanzungsnormen der menschlichen Gattung. Ja, meine Damen und Herren, Theorie sozialer Normen heute hat viel mitzubedenken. Diesen ganzen Norm-Wert-Würde-Komplex, den Komplex der ersten Verbote, die sich auf den Tod und die Sexualität beziehen, dann die Reziprozitätsnormen, die Rollen, den Komplex der Thematisierung von Normen, der Verständigung und schließlich die Fragen der Pathologisierung und der Normalisierung. Ja, das ist der Schluss dieses Schlüsselbegriffs. Das ist überhaupt der Schluss unserer Schlüsselbegriffe, weil wir haben ja nur vier. Und Sie erinnern sich, ist ja noch gar nicht so lange her, da habe ich Ihnen mein Lieblingsfoto gezeigt. Diese Menschen im Plural, die an der Haltestelle hier diese Figuration bilden. Und dann haben wir diesen Durchmarsch gemacht, nicht? Differenzierung, Handeln, Norm, System, Struktur oder wie immer, Reihenfolgen hätte man genauso gut andersrum machen können. Ja, jetzt ist das vorbei, wir haben noch ein bisschen Zeit. Vielleicht stellen wir uns im Geiste einfach mal an so eine Haltestelle, nutzen die Zeit, bis der Bus kommt oder die Straßenbahn kommt und weiterfährt. Wir nutzen das einfach, um mal ganz fix sozusagen im Schnelldurchlauf nochmal unsere Schlüsselbegriffe durchzugehen, die wir gelernt haben. Also, soziale Differenzierung, Klassenlage, Schichtzugehörigkeit, das ist von Haltestelle zu Haltestelle verschieden. In Weingarten steigen andere Leute ein als in Herdern. In der Viere sieht es wieder anders aus. Und in großen Städten kann man das als Soziologin, als Soziologe sehr gut beobachten, wenn man mal mehrere Stunden die großen Linien abfährt. In New York oder Pariser U-Bahn und mal sehen, wie sich die Klassenzusammensetzung der Abteile verändert. Soziale Differenzierung. Ja, soziales Handeln. Ich stehe da an der Haltestelle und werde gefragt, wie spät es ist, wo man aussteigen muss. Es gibt manchmal an Haltestellen, vor allen Dingen in der Raschauer, ein Rätselraten, ob des subjektiv gemeinten Sinns von Handlungen. Also wenn Sie plötzlich so einen Ellbogenstoß in der Seite spüren, dann wissen Sie nicht, ob das Absicht war oder einfach ein zufälliges Geschehen, ein Gerempel beim Reindrängen in die Straßenbahn. Soziales Handeln. Ja, soziale Systeme, nicht? Wie wir hier so rumstehen an der Haltestelle, gehören wir funktional als Teile zum Nahverkehrssystem der Stadt. Das ist evident. Das Nahverkehrssystem ist auch auf diese Funktion ausgerichtet, uns zu transportieren. Aber wenn nun ich oder die anderen irgendetwas Gefährliches tun, dann werde ich oder die anderen werden dann zur Umweltkomplexität des Systems gehören, das dann herausgefordert ist, seine Komplexität zu steigern, die Komplexität der Sicherheits Bestimmung und etwa hier diese unmögliche Sache ohne Gitter, dass man da nicht auf die Straße fallen kann, zu beseitigen und ein Geländer dahin zu machen. Sicherheitsbestimmungen. Ja, soziale Strukturen. Vorgestern, eigentlich schon ziemlich lange, hat sich diese Szene immer wiederholt. Immer wieder zu der bestimmten Uhrzeit dieses Herumstehen, Warten, auch ähnliche Verteilungen im Raum, in der Zeit, nicht immer ganz genau, sondern eine sich wiederholende Struktur. Ein Ereignis ist auch nicht in Sicht, aber würde etwas passieren, ja, dann gibt es was zu erzählen. Ist mir doch an der Haltestelle, wo ich jedes Mal hingehe, ist mir doch heute das und das und das passiert. Ereignis. Ja, schließlich Normen, soziale Normen. Ich weiß natürlich, aus meiner Generation weiß ich genau, dass wenn der Bus kommt, ich, der sich zwar gut absenkt funktional schon zum Einsteigen, aber dass ich dann doch höflicherweise der jungen Mutter beim Hochhieven des Kinderwagens helfen werde. Was ist das? Soziale Normierung von Geschlechterdifferenzen. Ich weiß auch, dass ich dem Greis, wenn er dann da reinkommt, meinen Platz anbieten werde, wenn kein anderer zur Verfügung ist. Wie sagt man das? Das tut man so. Nicht? Das ist so Sitte, normale soziale Normen. Früher hätte man vielleicht auch gesagt oder gedacht, diejenigen haben Vorrechte, die dem Tode nahe sind. Ja, sagt man heute auch nicht mehr so. Aber das ist natürlich ein festgelegtes Rollenverhalten, Müttern oder Greisen gegenüber. Das kann man natürlich auch thematisieren. Man kann die Geltungsansprüche offenlegen und die Rollenskripte verändern. Das kann man. Ja, meine Damen und Herren, und jetzt kommt der Bus. Und die Frage ist, wer steigt mit ein? Sie kennen das, einsteigen, Türen schließen. In der Klausur ist das so ein bisschen so wie im Bus, nicht? Alle sitzen still und kommen mächtig voran. Und wenn Sie den Klausurraum wieder verlassen, sind Sie anderswo, obwohl Sie an derselben Stelle der Tür eingestiegen sind. Es kann ja sein, dass das für einige von Ihnen überhaupt auch die erste schriftliche Arbeit ist, die Sie im Studium anfertigen. Das würde mich eigentlich interessieren. Könnten Sie sich mal melden, die schon eine schriftliche Arbeit im ersten Semester, wie ihr jetzt gemacht haben? Oder vor unserem Klausurtermin? 1, 2, 3. Okay, danke. Ja, weil ich muss mal ein bisschen beobachten, wie sich das überhaupt mit den Terminen, die zum Teil ja am Semesterende katastrophal sind, entwickelt. Also Sie schreiben Ihre ersten Texte, je nachdem, was die einzelnen Veranstaltungen da vorsehen. Und ich will Ihnen vielleicht vorweg, wir haben noch ein bisschen Zeit, einige allgemeine Dinge sagen, die am Anfang wichtig sind. Zunächst mal überhaupt erstmal Technisches, das darf ich nicht vergessen. Die Grundzüge-Klausur findet am 15. Dezember 13 bis 16 Uhr statt. Und jetzt wo? Sie findet dort statt, wo Sie sich bisher vermutlich als Geisteswissenschaftler noch nie hin verirrt haben. Sie lernen nämlich auf diese Weise das Institutsviertel kennen. Das Institutsviertel finden Sie auch natürlich bei Google Map und unseren Maps der Uni-Homepage. Aber ich empfehle Ihnen, gehen Sie selber mal dahin. Dieser Hörsaal-Rundbau, so heißt der, Albertstraße 21, ist nicht leicht zu finden. Wenn Sie denken, Sie schaffen das, den zu finden am 15. Dezember um 12.30 Uhr, gibt es Schwierigkeiten. Das kann ich Ihnen versprechen. Gehen Sie einen Tag vorher hin oder überhaupt hin, dass Sie das erreichen. Albertstraße 21. Orientieren Sie sich, wo das ist. Dann immer die leidige Frage vorher, welche Hilfsmittel sind erlaubt? Der Reader, die Bücher, die Vorlesungsmitschrift, das lassen Sie alles bitte zu Hause. Sie können ein DIN A4 Blatt, sage ich nochmal, ein DIN A4 Blatt mit Notizen mitbringen. Das ist das Vorbereitungsblatt. Und auf dieses Vorbereitungsblatt können Sie alles das aufschreiben, was Sie sich nicht merken können. Und dieses Vorbereitungsblatt geben Sie mit der Klausur ab. Dann, für wen Deutsch Fremdsprache ist, der kann natürlich ein Wörterbuch mitbringen. Dann müssen Sie unbedingt Papier selber mitbringen und funktionierendes Schreibzeug mitbringen. Dann, das sollte man vielleicht auch nochmal sagen, wer nun lange nicht mit der Hand geschrieben hat, der sollte entsprechend das vorher trainieren, weil mit der Hand schreiben ist immer noch etwas anderes als Tastaturen zu hämmern. Laptops sind nicht erlaubt. Handys und andere Vernetzungen sind auch nicht erlaubt. Sie bringen Ihre Matrikelnummer mit. Das ist ganz wichtig, Ihre Matrikelnummer. Auf dem Klausurbogen, den Sie dann bekommen, befindet sich eine Rubrik, in der Sie bitte angeben, für welches der 10 Bücher Sie sich entschieden haben. Das heißt, zu welchem Buch Sie den Kommentar schreiben wollen. Da fixieren Sie sich jetzt. Die Liste haben Sie seit Anfang des Semesters. Gehen Sie nochmal, nehmen das in die Hand. Es ist egal, mit welchem Sie ein Buch anfangen. Sie sind alle gut, aber der eine kommt mit dem einen Text besser zurecht, die andere mit dem anderen. Das ist Ihre Wahl. Sie geben das Buch an und Sie geben nur den Autornamen an. Sie müssen nicht den ganzen bibliografischen Angaben, mir reicht das, wenn Sie den Autornamen angeben. Das ist nicht zu verwenden. Ja, das Wichtigste überhaupt nach diesen ganzen technischen Sachen ist, gerade am Anfang des Studiums im ersten Semester, dass Sie sich den Unterschied von Schule und Universität deutlich machen. Und das ist heutzutage nicht einfach, weil wir eben Entwicklungen haben, von starken gesellschaftlichen Kräften getragen, die diesen Unterschied einebnen wollen. Mit den sogenannten Bologna-Reformen, der Modularisierung des Studiums, gegen die nun leider viel zu wenige Professoren öffentlich protestiert haben, hat die Verschulung, das können Sie ja jetzt alles in den Bildungsstreikseiten und den Pressespiegeln und so weiter lesen, ist ja spannend, was da alles die Zeitungen schreiben, hat die Verschulung der Universität zugenommen. Und ich denke, das wird in Zukunft große Anstrengungen erfordern, diesen Prozess wieder zurückzudrehen und den Unterschied zwischen schulischem Lernen und universitärem Studieren zu sichern. Ich war Lernen und Studieren, die Worte gehen ja heute mehr und mehr ineinander über. Aber es gibt doch erhebliche Unterschiede. Wenn Sie Ihr Studium abgeschlossen haben und Sie gefragt werden, ja, was haben Sie denn die ganze Zeit gemacht, dann werden Sie kaum sagen, ich habe Soziologie gelernt, sondern Sie werden sagen, ich habe Soziologie studiert. Und jemand, der nun Bäcker geworden ist, der wird nicht sagen, ich habe Backen studiert, sondern er wird sagen, ich habe Backen gelernt. Das ist ein Unterschied und der ist wichtig. Beim Studieren geht es eben in der Hauptsache ums Wissen. Das ist die Begegnung mit Wissenschaft. Wissenschaft und Wissen steht an erster Stelle. Beim Lernen geht es in der Hauptsache um Kompetenzen. Das ist etwas anderes. Kompetenzen ist etwas anderes als Wissen. Der Unterschied ist prinzipiell, ein prinzipieller Unterschied und die Frage lautet immer, was hat Vorrang? Zuerst Wissen, dann Kompetenzen oder zuerst Kompetenzen und dann das erforderliche Wissen dazu? Da ist ein Spannungsverhältnis drin, das Sie beachten sollten. Und ich würde mir wünschen, dass Sie in Ihrer Studienzeit eben zuerst studieren und das Lernen auf Platz 2 setzen. Natürlich, manche Sachen muss man einfach lernen, das ist gar keine Frage, aber es geht um die Prioritäten. Es geht um das Gewicht, das die eine Seite hat und das die andere Seite hat. Und ich wünsche mir ja eine Universität, in der die Anteile von Bulimie-Learning eben so gering wie möglich sind. Was ist der Unterschied zwischen Lernen und Studieren vielleicht nochmal? Also schulisches Lernen besteht darin, dass gelernt wird, was der Lehrer vorgibt. Das ist ein lehrerbezogenes Lernen. Das hat eine Outcome-Orientierung, die in allen Schulen gegolten hat. Und mit dem Bologna-Prozess hat man nun diese Outcome-Orientierung auf die Universität übertragen und Modelle entwickelt, in denen jetzt auch an Universitäten nach Outcome gerechnet wird. Die Lehrpläne an der Schule werden von der Landesregierung fixiert. Und die längste Schulzeit besteht ohnehin Schulzwang. Sie müssen zur Schule gehen, ob Sie wollen oder nicht. Da können sogar Ihre Eltern bestraft werden, wenn Sie nicht aufpassen, dass Sie irgendwo in der Gang sind. Die Machtform Schule, und es ist eine Machtform, die ist gut verhüllt, so etwas in Watte. Aber das ist ein harter Rahmen, der sich dann auch dem Lernen mitteilt. Und die Universität, sie ist dazu da, jedenfalls seit dem Mittelalter ist sie dazu da, von etlichen Verfallsperioden zwischendurch abzusehen, und im Augenblick haben wir ja auch eine Verfallsperiode. Auf jeden Fall, die Universität ist dazu da, dass sie das schulische Lernen überwinden. Das ist das Entscheidende. Sie sollen das schulische Lernen überwinden. Konkret, was der Professor sagt, ist eben ganz anders aufzufassen als das, was ein Gymnasiallehrer oder eine Gymnasiallehrerin sagt. Denn Forschung und Lehre an den Universitäten sind nach unserer Verfassung, die wir verteidigen sollten, frei. Der Schulunterricht ist nicht frei. Die Universität ist ein Versammlungsort für die Menschen, die sich entschieden haben, für längere oder kürzere Zeit der Wissenschaft zu dienen. Und was ich hier sage in der Vorlesung oder in Seminaren, das hat überhaupt nur eine universitäre Bedeutung, wenn es Suche nach wissenschaftlicher Wahrheit ist. Egal, was da rauskommt, unabhängig vom Outcome. Und dies hat Vorrang vor allen anderen Wertgesichtspunkten oder Rücksichten. Die Schule ist ja nicht primär auf Wahrheitssuche bezogen. Hört sich komisch an. Aber der gute Lehrer, der gute Pädagoge, der wird sich auch hüten, seinen Edukandi immer die volle Wahrheit mitzuteilen. Warum? Warum? Ja, ganz einfach deshalb, weil Personen erwachsen sein müssen, um die Wirklichkeit, wie sie ist, auch zu ertragen. Das kann man von Kindern nicht verlangen. Im universitären Geiste müssen Sie also von vornherein davon ausgehen, dass das, was ich Ihnen alles erzählt habe, falsch sein könnte. Gut, okay, am Beginn des Studiums ist dieser universitäre Geist noch schwach entwickelt, vielleicht mehr oder weniger. Vielleicht können Sie das auch überhaupt gar nicht vorstellen, dass Sie mehr wissen könnten in der Soziologie als ich und dass Sie auch meine Art, die Dinge anzupacken, korrigieren oder widerlegen, in den Müllhaufen werfen. Dazu fehlt eine ganze Menge natürlich. Wissen fehlt, vielleicht auch Mut, vielleicht überhaupt Vorstellungskraft. Aber, meine Damen und Herren, Sie können sicher sein, dass es für mich und viele meiner Kolleginnen und Kollegen überhaupt zu den befriedigendsten Situationen in der Universität gehört, von Studierenden belehrt zu werden. Und Sie werden auch verstehen, dass ich von daher kein Freund von Multiple-Choice-Klausuren bin. Ich hätte auch lieber statt der Zulassungstests Zulassungsgespräche in Freiburg. Aber bei der hohen Bewerberzahl, die wir haben, hätten wir ein Semester aussetzen müssen, um Gespräche zu führen. Nun, auf die Grundzüge Klausur, zu der ich jetzt nochmal komme, bezogen, heißt das in der Konsequenz: Ich habe keine Idealklausur im Kopf oder in der Schublade, die irgendwie als eine Messlatte funktioniert. Anders gesagt, die beste Klausur ist die, die ich mir nicht habe vorstellen können und die mich trotzdem überzeugt. Sie merken, das sind Dinge, die kann man in der Schule Schülern überhaupt nicht sagen. Ne? Kann man gar nicht sagen, völlig fehlplatziert. Das verwirrt geradezu jugendliche Gemüter, aber es ist so, das ist die Wahrheit. Die beste Klausur ist die, die ich mir nicht habe vorstellen können und die mich trotzdem überzeugt. Über den Charakter der Klausuraufgabe wissen Sie Bescheid. Sie bekommen wie in der Probeklausur ein Stück soziale Wirklichkeit als Bericht, Erzählung, Beschreibung. Und Ihre Aufgabe besteht darin, diesen Fall mit den Schlüsselbegriffen der Soziologie aufzuschließen. Und die Aufgabenstellung wird genau die sein, die Sie auch in dem Handout haben. Nicht? Zur Analyse dieses Ausschnitts aus der sozialen Wirklichkeit können mehrere Schlüsselbegriffe der Soziologie gebraucht werden. Welche Kategorien eignen sich für diesen Fall vorrangig und welche nachrangig? Stellen Sie eine fallbezogene Hierarchie der Kategorien auf und geben Sie Gründe dafür an. Und dann erläutern Sie die entsprechenden Kategorien in ihren unterschiedlichen Fassungen und begründen Sie, welche Fassung mehr oder weniger auf einzelne Dimensionen des Falles passt. Und es ist Ihnen freigestellt, das Beispiel zu Zwecken der Erläuterung zu variieren bzw. Weiter zu fantasieren. Das steht genauso unter der Klausur, die Sie am 15. Dezember kriegen. Und will ich Ihnen nur auch noch kurz beschreiben, wie wir praktisch jetzt bei der Korrektur und Beurteilung immer vorgehen. Sie wissen, das macht Herr Hanloser, Herr Mayran, zwei Doktoranden von mir und ich. Zu dritt nehmen wir uns ihre Texte vor. Es gibt vier Dimensionen, die werden berücksichtigt, und es gibt für die Klausur maximal 50 Punkte. Und vier Dimensionen werden berücksichtigt. Die erste Dimension. Da gucken wir nach und fragen, wie gut konnte der Autor, die Autorin den Fall sich selbst als ein soziales Geschehen repräsentieren. Solche Fallbeschreibungen bestehen ja aus dürren Worten, das heißt, sie brauchen immer der subjektiven Ergänzung in der Vorstellung. Also in dem ersten Herangehen, ersten Dimension, wird die soziologische Einbildungskraft, das sich in die Szene hineindenken können und auch in der Szene, Soziologie sind Menschen im Plural, das wissen Sie, den Standpunkt oder die Blickrichtung verändern zu können, jeweils die Blickrichtung eines anderen Akteurs, einer anderen Akteurin einnehmen zu können. Ja, und ob nun die Plastizität der Vorstellungskraft nun stärker oder schwächer hervortritt, das kann man an der Gesamtanlage einer Klausur ebenso ablesen wie an den Details. Dazu gehört natürlich eine Ökonomie der Beispiele, eine Ökonomie des Weiterfantasierens, des Variierens, und Ökonomie meint nun kein mit grellen Farben überfrachtetes Gemälde, aber auch kein schütteres Aufzählen von Phänomenen. Das heißt einfach bei mir Stichwort soziologische Fantasie, und dafür gibt es maximal 8 Punkte. Zweite Dimension. Da fragen wir uns, wie gut konnte der Autor, die Autorin die Schlüsselbegriffe anbringen und wie gut konnte er sie gewichten? Das sind zwei Operationen, anbringen und gewichten. Anbringen, das wissen Sie, im Text sind die Schlüsselbegriffe versteckt, wie in einem Suchbild, einem Vexierbild. Sie tauchen da wörtlich gar nicht auf, manche einmal, manche mehrfach. Und Sie sind aufgefordert, die zunächst mal zu identifizieren. XY ist eine Strukturfrage, Z ist eine Handlungsfrage, P ist eine Normfrage. So, anbringen. Der zweite Schritt ist gewichten. Das heißt, Sie sind aufgefordert, sich zu überlegen, eine Rangfolge zu überlegen. Also hauptsächlich geht es bei dieser Szene um soziale Normen. Oder sagen, am besten lässt sich das Feld systemtheoretisch oder differenzierungstheoretisch angehen. An zweiter Stelle stehen dann Probleme, die mit dem Schlüsselbegriff, Normen aufgeschlossen werden. Und so gehen Sie, in dieser Rangfolge gehen Sie alle vier Kategorien durch. Und die letzte ist die letzte und die erste ist die erste. Das ist eine Rangfolge. Und dieses Gewichten müssen Sie begründen, und nun kommt der entscheidende Punkt. Was zählt, sind zuerst Ihre guten Gründe und dann Ihre Entscheidungen. Denn es ist ja so, Rangfolgen oder was relevant ist oder was nicht relevant ist, was weniger relevant ist. Also Rangfolgen sind an der Universität im Allgemeinen und in der Soziologie im Besonderen immer strittig. Es gibt kein Lehrbuch, wo das so drinsteht. Das ist das Wichtigste, dann kommt das, dann kommt das, dann kommt das. Sondern unsere Prioritäten oder unsere Rangfolgen sind immer strittig. Und von daher sind immer von Gewicht Ihre Argumente für eine Rangfolge. Nicht die Rangfolge selbst, sondern Ihre Argumente dafür, mit der Sie das verteidigen. Und deshalb werden ja auch an der Universität die Meinungen, die jeder Mensch hat, immer auch sehr stark gemacht, sodass aus "ich meine" ein Behaupten wird. Ich behaupte das. Nicht einfach nur "ich meine das", sondern "ich behaupte das". Und wenn Sie den Satz sagen "ich behaupte das", ja, dann kommen die Argumente, weil das so, weil das so, weil das so ist. Oder Sie können es auch mit Habermas sagen: "Ich erhebe den Anspruch, dass das so und so und so ist und nicht anders, weil. So läuft der Hase. Und für dieses Anbringen und Gewichten gibt es maximal 17 Punkte. 8 Punkte soziologische Fantasie, Anbringen und Gewichten, zusammen 17 Punkte. Dann, ich hoffe, ja, dritte Dimension, da fragen wir uns, wie gut konnte der Autor, die Autorin nun die Subkategorien, das heißt die einzelnen Fassungen der Schlüsselbegriffe, erläutern, die auf die einzelnen Dimensionen passen. Auf die Hauptsachen und auf die Nebensachen. Nun, ich erwarte nicht, dass Sie alles anführen, was im Reader steht oder was in der Vorlesung entwickelt wurde, sondern immer nur das, was nach Ihrer Begründung zum Fall, zu der konkreten Szene, zu der konkreten sozialen Situation passt. Und wenn Sie zu dem Ergebnis kommen, Handeln eben ist an erster Stelle wichtig, dann zeigen Sie dies und sagen die Gründe und entwickeln Sie es weiter. Wie ist das mit Rational Choice, wie ist das mit Max Weber, wie ist das mit Schütz, wie ist das mit symbolischer Interaktionismus? Nicht, Sie tasten das ab. Und wenn Sie begründen können, dass Handeln der Schlüsselbegriff für die ganze Szene ist, dann erläutern Sie eben, welche Fassung am optimalsten passt. Das heißt, Sie gehen immer auf alle vier Schlüsselbegriffe ein, Sie lassen nicht einfach einen weg. Den einen erläutern Sie mehr, da haben Sie mehr Gründe, den anderen weniger, ist ja ganz klar. Sie können natürlich auch sagen, also das mit Systemen zu begreifen, fällt mir nichts ein. Na, klingt dann nicht so gut, nicht? Aber was zählt sind Ihre Argumente? Ja. Die Begründung, warum ein Begriff weniger gut geeignet ist, sollte dann auch erläutert werden, ebenso wie die Begründung für seine Eignung zu diesem oder jenem Punkt. Und für diese Erläuterungen am Fall, so nenne ich das, gibt es ebenfalls 17 Punkte. Gibt es ebenfalls 17 Punkte. 8, 17, 17. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht verrechnet. Dann haben wir noch eine vierte Dimension. Die heißt bei unseren Korrekturen Zeitmanagement und Schreibkompetenz. Nicht wahr? Die Frage ist, wie gut sind Sie mit der begrenzten Zeit fertig geworden? Ist das ein Torso, bei dem Kopf, Hand, Fuß fehlen? Ist das, was man sich vorgenommen hat, realisiert? Ist die Klausur rund, wie man so sagt, wenn man das selber liest auch? Stehen vielleicht auf dem Konzeptpapier noch Sachen, die nicht ausgeführt wurden? Besteht das nicht ausgeführt aus Nebensachen oder aus Hauptsachen? Und in Klausuren spielt der Faktor Zeit ja eine ganz wichtige Rolle. Und es ist völlig klar, mit 14 Tagen Zeit für die Aufgabe erhielte ich wirklich nur absolut vollkommene Ergebnisse von Ihnen. Überhaupt kein Problem. Zeitmanagement und dazu Schreibkompetenz. Wie klar, wie treffend hat sich der Autor, die Autorin ausgedrückt? Soziale Sachverhalte sind enorm sprachabhängig. Das heißt, von Soziologinnen und Soziologen wird die besondere Fähigkeit zur Versprachlichung von sozialen Ereignissen, von sozialen Strukturen, auch von Emotionen, von Gestaltungen, von Formen verlangt. Auch eine Klausur schreiben ist eine Kommunikation. Und da zählt eben, wie klar, wie gehaltvoll Sie die Sachen, um es salopp zu sagen, rüberbringen. Für Zeitmanagement und Schreibkompetenz gibt es maximal 8 Punkte. Also das sind die vier Dimensionen. Die werden getrennt gewertet. Punktzahl wird addiert. Und wenn Sie einen Punkt mehr als die Hälfte von 50 Punkten erreicht haben, also 26 Punkte, haben Sie gewonnen. Klar? Die Klausur macht 50% der Endnote der Grundzüge aus, die anderen 50% sind der Kommentar. Ja, vielleicht sage ich noch ein Wort zur Benotung, Notenpraxis. Das werden Sie rasch merken. Ein ETCS-Punkt ist ein ETCS-Punkt, ein Grade ist ein Grade, hin und her. Die Notenpraxis ist von Fach zu Fach, von Hochschullehrer zu Hochschullehrer sehr verschieden. Es gibt auch Untersuchungen dazu, die nicht uninteressant sind. Also lange Zeit gab es bei den Psychologen überhaupt nur 3 Noten. 1,0, 1,1, 1,2, bei 1,3 Suizidgefahr. Ich übertreibe, wie Sie wissen. Bei den Juristen, das wäre sozusagen das andere Ende der Notenpraxis, gibt es traditionellerweise in 10 Jahren höchstens 2 Einser pro Uni. In 10 Jahren 2 Einser pro Uni und der Weg ins Bundesverfassungsgericht ist Ihnen offen. Und die Juristen haben es ja auch geschafft, im Koalitionsvertrag der Großen Koalition beide Parteien, SPD und CDU, zu verpflichten, die Juristenausbildung nicht nach dem Bologna-Prozess zu modularisieren. Warum? Weil sonst unser Rechtssystem natürlich zusammenbrechen würde. Ja, empirisch liegt bei meinen Veranstaltungen im Grundstudium die Durchschnittsnote bei 2,7 im Schnitt. Sie sehen, wir sind also ein bisschen dazwischen. Denken Sie auch daran, dass es immer von der Oberstufe des Gymnasiums zur Uni ein Sprung ist. Nicht, Sie sind handverlesen zur Soziologie zugelassen, weil Sie bessere Noten hatten als Ihre ehemaligen Mitschüler. Das heißt, Sie sind jetzt hier auch in einer anderen Konstellation. Das müssen Sie immer mit bedenken. In einer neuen Konstellation, in der das Notenspektrum nun auf einer höheren Stufe neu greift. Ja, Sie sind vielleicht enttäuscht, dass ich Ihnen jetzt nicht exakt sagen kann, wie Sie Ihre Klausur aufbauen sollen, was Sie schreiben sollen und was nicht. Es bleibt bei der Grundregel, die ich nur immer wiederholen kann und die eigentlich für das ganze Studium gilt: Schreiben Sie so, wie Sie es selber gern lesen würden. Schreiben Sie so, wie Sie es selber gern lesen werden. Schreiben Sie nach den Standards, von denen Sie überzeugt sind, dass man eigentlich so schreiben sollte. Das heißt, verbinden Sie mit Ihrem Schreiben einen Geltungsanspruch. Denn das Wichtigste, was Sie in dieser Zeit, die Sie an der Universität sind, erreichen können, ist eben geistige Selbstständigkeit, dass Sie eben den Mut finden, sich selbst Ihres eigenen Verstandes zu bedienen. Haben Sie vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Prima.